Bananen, Apfelsinen. Nein, was riecht da so abscheulich? Bären, die Fische, die von neulich. Ob man die als frisch verkaufen kann? Mensch, halt Maul, du bist schon noch nicht dran. Haben die Bananenstellen, braucht man sie bloß abzupellen. Sehen Sie, innen sind sie alle gleich. Katzenfelle! Saure Gurken, Gummibälle! Die Tomaten sind schon bannig weich. Was Sie kaum zu hoffen wagen, haben Sie in wenigen Tagen. Bitte näher kommen! Bitte schön! Jede Dame wird rasanter, mittels Mina Schmidt Expander. Der Erfolg ist ab sofort zu sehen! Wollen Sie Ihre Zukunft wissen? Jedes Ei ein Leckerbissen. Ohne Büste auch kein Lebensglück. Lisa war schon überzeugt, denn das Geld lag unterm Leuchter und der Herr war auch im Dunkeln nett. Fische, neue Frische, ganz besonders frische Fische. So viel Frische und kein frisches Bett. Hilfe, Polizei! Mein Gaffe liegt mit Blut an der Krawatte auf dem Pflaster, weil der Kerl ihn schlug. Ich den Schlag, dass ich nicht lache. Folgen Sie mir auf die Wache. Schon am Morgen war so ein Spuk. Doch als sie das Geld dann zählte, merkte sie, dass ihr was fehlte und sie zählte es dann noch einmal. Keine Stube, keine Halle, ohne Lütchens Mausefalle, 2 Mark 10 mit Triebwerk und Pedal. Meine Herren, Damen, bitte, kaufen Sie aus unserer Mitte. Frische Fische sind grad wieder da. Qualität ist Dienst am Kunden. Wir sind nicht zu überrunden. Lütchens Mausefallen sind 1A.